Potsdam. Heute Morgen um 6.11 Uhr registrierten die Sensoren am Geologischen Forschungszentrum Potsdam das Eintreffen einer großen Wolke elektrisch geladener Teilchen aus dem All. Ursache dafür ist die größte Eruption der Sonne seit 30 Jahren. Noch können sich die Wissenschaftler die starke Aktivität der Sonne nicht erklären. Auf der Sonnenoberfläche haben sich gleich zwei gewaltige Sonnenflecken gebildet, die größer als 10 Erddurchmesser sind. Seit Tagen spuckt die Sonne nun schon riesige Materiemengen ins All. Dieser sogenannte Sonnenwind traf heute früh die Erde und erzeugte starke Schwankungen des Erdmagnetfeldes. Dadurch kam es in einigen Teilen des Landes zu Störungen und Ausfällen des Funkverkehrs und des Radioempfangs. Die deutsche Flugsicherung hatte bereits gestern die Zahl der Flüge vorsorglich reduziert. Eine direkte Gefahr für den Menschen bestehe jedoch nicht, betonen die Wissenschaftler.